Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Soundcheck-Folge. Vinyl sei Dank ist das Motto. Bis 3 Uhr kommt also alle Musik von schwarzen Scheiben, die hier mit 33 oder 45 Umdrehungen pro Minute auf den zwei Plattenspielern kreisen. Am Mikrofon ist Michael Frank. Kollegen live im Londoner Talk of the Town. Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours heißt die Nummer ein Single-Hit für Wonder im Sommer 1970. Die Live-Version erschien im selben Jahr auf der LP Live at the Talk of the Town. Die LP bietet lauter aufregende Interpretationen von Wonder-Hits, vornehmlich der letzten zwei Jahre, also von 1968, 69 und 70. Mit dabei ein damals 19-jähriger Bassist mit mehreren Jahren Profi-Erfahrung in der Musikszene Detroits, Michael Henderson. Stevie Wonder war 1970 selber erst 19. Michael Henderson wurde noch im selben Jahr von Miles Davis für seine unglaubliche Funk-Jazz-Kapelle engagiert. Mehr von dieser Stevie Wonder Live-LP am Ende der ersten Soundcheck-Stunde vom Deutschlandfunk. Ausschließlich Musik von Schallplatten aus Vinyl gibt's heute Nacht. Und das sind nicht alles Antiquitäten vom Flohmarkt. Auch in unseren Tagen werden erfreulicherweise neue Erscheinungen in Vinyl gepresst. More no's. those golden bubbles dancing there, dancing there. Das war Musik von Vinylplatten aus den Jahren 2007 und 2005. Los ging's mit einem Song von Bus Drivers letztem Album, es heißt Roadkill Overcoat. Die LP und CD erschien im Januar dieses Jahres. Bus Driver ist selbstredend ein Pseudonym, dahinter steckt Regan Farquhar aus Los Angeles. Mit 15 fiel er erstmals bei den Open Mic Rap-Wettbewerben im Good Life Café in Los Angeles auf. 1993 war das. Inzwischen ist er also 29 Jahre alt. Roadkill Overcoat ist sein sechster Longplayer. Da ihm die Texte wichtig sind, sind sie in voller Länge abgedruckt. Bissige Kommentare zu Politik und Lebensstil mit intelligenten Wortspielen, die oft mit atemberaubender rhythmischer Virtuosität vorgetragen werden. Zu hören war Less Yeses, More Nos, die Aufforderung, weniger oft Ja zu sagen zu Entscheidungen führender Politiker und öfter Nein. In sympathischer Bescheidenheit bedankt sich Bus Driver im Kleingedruckten des Textblattes bei seinen Fans, ihm die finanzielle Basis fürs Weitermachen zu liefern, während er, Zitat, noch mehr Nonsens-Rap aufnimmt für eine kleine Nische des Hip-Hop-Marktes. Nach Bus Driver, anno 2007, gab es den Titelsong des Debütalbums einer ungarischen Band aus dem Jahr 2005. My Rocky Mountain heißt Platte und Song. Eric Sumo wurde die Band getauft, was also mitnichten ein finnischer Solo-Act ist. Initiator des Bandprojektes Eric Sumo ist der knapp 30-jährige Musiker und Radio-DJ Ambrus Tevisasi. Der Multiinstrumentalist hat sich zwei Sängerinnen und vier Instrumentalisten ins Bandboot geholt, das Titelstück gerade hat er aber selber gesungen. In Vinylform ist das Debüt ein Doppelalbum. In den vier Rillen stecken leicht verschrobene Stilmischungen zwischen Trip-Hop und Amerikaner. Veröffentlicht wurde das Album von dem Stuttgarter Label Pulver Records. Ich habe Eric Sumo erst in diesem Jahr entdeckt, durch einen Plattenhändler meines Vertrauens. Das Album ist aber nicht so obskur, dass der Spiegel und Dreisat nicht bei Erscheinen schon über Eric Sumo berichtet hätten. Auch der Besuch der Webseite von Eric Sumo lohnt sich, allein schon wegen der verspielten Titelseite. Aber genug von virtuellen Freuden, zurück zu solidem Vinyl. Der nächste Song von einer LP handelt von einem Anbändelversuch während einer Tanzveranstaltung, geschildert aus der Sicht der beiden Beteiligten. Der junge Mann hat sich ganz eilig auf den Weg zur Disco gemacht, er hat noch seine Arbeitsklamotten an. Er glaubt zu bemerken, dass die junge Frau relativ oft zu ihm rüberschaut. Sein Handicap ist, dass er nicht gut in Konversation mit Frauen ist. Wenn er zu reden anfängt, gucken sie nur verdutzt. Aber er nimmt sich ein Herz, schaut nur kurz auf ihren Busen, geht zu ihr und spricht sie an. Es ist doch ungemütlich, den ganzen Abend nur da zu sitzen, ab auf die Tanzfläche. Das ist ein direkter Hit. Nach dem Refrain wiederholt sich die Schilderung der Situation aus weiblicher Sicht, erzählt im fast identischen Wortlaut mit ein paar entscheidenden Variationen. Sie hat auch Probleme beim Gespräch mit den Members of the Opposite Sex. Auch sie traut sich und geht auf die Hauptattraktion zu und checkt kurz ihren Busen. Shows. She's looking over a lot, and he's still in his work clothes. He can't talk to members of the opposite sex. He starts to talk, they start to look perplexed, and with his eyes on the prize and just a glass at her breasts, he walks over and he says, "It's uncomfortable all night to sit. Get on the dance floor, it's a direct hit. Move around like your shoes don't fit. Got on the dance floor, it's a direct hit. Why's that cigarette unlit? Got on the dance floor, it's a direct hit. What's wrong? Scared to commit? Got on the dance floor, it's a direct hit." Her friends are leaving. She decides she's not going. She's been looking over a lot. Hopes it's been shown. She can't talk to members of the opposite sex, she starts to talk. They start to look perplexed, and with her eyes on the prize and just a glance at her breasts, she goes over and she says, it's uncomfortable all night to sit. Got home to dance for it's a direct hit. Move around like your shoes don't fit. Got home to dance for it's a direct hit. What's wrong? Scared to commit. Your friends have split. You're on the dance floor, it's a direct hit. Here comes the really good bit. Get on the dance floor, it's a direct hit. Move around like your shoes don't fit. Got on the dance floor, it's a direct hit. It's uncomfortable all night to sit. Got on the dance floor, it's a direct hit. Where's that cigarette unlit? Got on the dance floor, it's a direct hit. I don't care that your friends have split. Got on the dance floor, it's a direct hit. Move around like your shoes don't fit. Get on the dance floor, it's a direct hit. Das waren, wenn man so will, drei New Wave-Variationen aus den Jahren 2007, 1978 und 1983. Zu Beginn sangen und spielten Art Brut ihren letzten Hit, der passenderweise schon Direct Hit heißt. Der Song erschien auch auf ihrem zweiten Album, It's a Bit Complicated heißt die Platte. Wie beim Erstling gibt's lakonische Kurzgeschichten aus der Welt der Jugendlichen, im wahrsten Sinne des Wortes erzählt von Vokalist Eddie Argos. Die Mischung aus Ironie und frechem Witz kommt mir tatsächlich typisch britisch vor. Die Band ist aber auch hierzulande ziemlich erfolgreich und ist momentan auch wieder hierzulande auf Tour. Am heutigen Samstag spielen Art Brut in Berlin. Bis zum 4. Oktober gibt es noch 5 weitere Konzerte der Band, unter anderem in Hamburg und Köln. Nach Art Brut gab es in dieser Vinyl-Trilogie einen anderen Song zum Thema Tanzen, Mechanic Dancing, die Eröffnungsnummer von der zweiten LP der Band Ecstasy. Go To heißt die Platte, sie erschien 1978 und ist ein in allen Aspekten ein absolut ausgefuchstes Werk. Das LP-Cover ist zum Beispiel schwarz, darauf steht in weißen Schreibmaschinenbuchstaben ein langer Text über die verschiedenen Verkaufsstrategien, die bei so einem Produkt eine Rolle spielen. Auch auf den Etiketten in der Mitte des schwarzen Stücks Plastik wird der Informationstext fortgesetzt. Musikalisch liefert die Platte die zu Punk- und New-Wave-Zeiten erwartete Soundästhetik und trotzdem verstecken sich in den Songs Klangideen, die psychedelisch inspiriert wirken. Produziert wurde die Platte von John Leckie, der 10 Jahre später als Produzent der Stone Roses bekannt wurde. Zu hören war wie gesagt Mechanic Dancing, eine Komposition von Ecstasy-Gitarrist und Sänger Andy Partridge. Er war 25, als die Platte aufgenommen wurde, die anderen Bandmitglieder von Ecstasy 23 oder 22. Zum Schluss gab es Musik von der holländischen Band The X aus dem Jahr 1983. Wir haben alles, was wir nie wollten, heißt die Nummer We Got Everything We Never Wanted. Der Song von The X ist ihr Solidaritätsbeitrag zu einer LP zur Unterstützung der Teilnehmer des britischen Bergarbeiterstreiks 1983. The X gibt es seit 1979, Gitarrist Terry Hessels ist von Anfang an dabei gewesen, ebenso Sänger Joss Clay. Der lange Atem der Band hat eine bewundernswerte stilistische Bandbreite ermöglicht. Davon zeugen die aktuelle Zusammenarbeit mit dem äthiopischen Saxophonisten Getachew Mekuria, die gemeinsamen Töne mit Größen des holländischen Free Jazz und auch die Kollaboration mit Sonic Youth in den 90er Jahren. I'm fried. Das waren zwei Songs vom diesjährigen Reunion-Album der Stooges mit Iggy Pop, den Ashton Brüdern an Gitarre und Schlagzeug. Und bei ein paar Stücken spielt auch der Saxophonist Steve McKay wieder mit. Der hatte schon zur zweiten Stooges-LP Funhouse anno 1970 ein paar deftige Free-Jazz-Schreie beigetragen. Bassist ist heutzutage Mike Watt, der früher bei den Minutemen war. Hump Fried und Claustrophobia heißen die Songs, die zu hören waren, zu finden auf dem neuen Stooges-Album The Weirdness. Die Platte erschien als CD und als dreiseitiges Vinylwerk. Die Vinylversion enthält sogar ein paar auf der CD nicht veröffentlichte Songs, prima Platte das. Lauter Schallplatten aus schwarzem Vinyl gibt's in der heutigen Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Mit 45 Umdrehungen pro Minute dreht sich die nächste Platte. This can't be love, because I feel so well. No sobs, no sorrows, no sighs. This cannot be love, I get no dizzy spells. My head is not in the skies. My heart does not stand still, just hear it beat. Sweet to be loved. This can't be love, because I feel so well, and yet I love to look in your eyes. Is too sweet to be loved. This can't be love, because I feel so great, and yet I love to look in your eyes. I know that this can't be love. Pas besoin de balai pour prendre le rano, pas de balai, vous mettez des dents, je l'entraîne, très loin, très loin. C'est pas la première fois que je me bagarre avec un rano. Pas besoin d'aide, gardez donc, il n'y a pas d'autre moyen d'avoir le rano. Vous dira qu'il rejoue dans mes provisions, mais je vous le dis, non, il n'y a pas d'autre moyen. Ça y est, non, il n'y a pas d'autre moyen d'avoir le rano. Vous dira qu'on rempart tout comme vous, comme vous, non, il n'y a pas d'autre moyen, mais je vous le dis, pas de boniment. M'avait l'air de ne pas y croire beaucoup, mais quand même pas. Je voudrais vous montrer qu'il n'y a pas de baratin, parce que je vous ai dit tout à l'heure, pas de malin, bien dira, il n'y a pas longtemps, tu faisais des bons. Tu ferais mieux d'abandonner, dis mon bonhomme, comment je te vois, par là-bas, partout, t'es pas malin. Défile-toi là-bas, dis, défile-toi là-dedans, ton trou, si tu veux, dis mon rat, t'as oublié de le ramener, oui, dis donc, t'as beau temps d'aller là, t'es perdu, mon rat. Dis-le-ra, dis-le-ra, il est parti là-bas, dis-le-ra, dis-le-ra, il est parti là-bas, sur toi, là. Dis-le-ra, dis-le-ra, il est parti là-bas, dis-le-ra, dis-le-ra, il est parti là-bas, sur toi, là. Il y a là-bas, il y a un bateau qui t'attend. Tiens-toi, Jazz mit mehrstimmigem Gesang gab es in den letzten Minuten hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk. 1957 veröffentlichten die Four Freshmen eine Art Konzept-LP, die sich auf die Kombination der vier Stimmen mit fünf Saxophonen konzentrierte. Vier Songs der LP erschienen damals auch auf einer kleinen 7-Inch-EP. Und davon war gerade der Rogers Hart-Song This Can't Be Love zu hören. Danach gab es Musik von einer LP aus Frankreich, die 1960 erschienen ist. Plattenmogul Eddie Barclay hatte den Arrangeur der Count Basie Big Band zu einer Zusammenarbeit mit dem französischen Vokalsextett Les Six überredet. Quincy Jones hieß und heißt der junge Mann, Janine Mimi Perrin schrieb die Texte zu den Kompositionen von Quincy Jones. Anzumerken ist auch, dass für Jazzplatten durchaus unüblich die Gesangsstimmen im Overdub-Verfahren aufgenommen wurden und verdoppelt wurden. Nicht zwei Sängerinnen und vier Sänger sind also zu hören, sondern deren vier bzw. acht. Les Doubles Six heißt das Ensemble deshalb auch die doppelten Sechs. Ein Mitglied des Sextetts gründete wenig später die sehr erfolgreichen Swingle Singers, Ward Swingle. Lauter Vinylplatten gibt's heute Nacht noch bis 3 Uhr im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Flohmärkte in Paris und Köln bescherten mir unlängst folgende Perlen. Thank you. cette chanson en pensant à tous les gens qui ne mangent que du plancton. Évidemment, ça va de soi, ça va de soi. Évidemment, dans ma voiture de champion, j'ai redonné cette chanson en pensant à tous les piétons qui n'ont pas quelques millions. Évidemment, ça va de soi, ça va de soi. Évidemment, et en vacances sur la côte, j'ai écrit cette chanson pour tous ceux qui côte à côte nagent dans une cuve en béton. Évidemment, ça va de soi, ça va de soi. Évidemment, sur une nappe de restaurant, j'ai écrit cette chanson en pensant à tous les gens qui ne font qu'une collation. Évidemment, ça va de soi, ça va de soi. Évidemment, non, je ne suis pas un égoïste, je suis un homme comme vous tous, un petit capitaliste qui des autres à la trousse. Ça va de soi, évidemment, évidemment. Ça va de soi, ça va de soi, évidemment. Ça va de soi. Das war eine Vinyl-Trilogie mit Musik aus Frankreich in den 60er Jahren. Los ging's mit einer herrlichen Coverversion eines frühen Manfred Mann-Hits, Dua Didi Didi, in der Interpretation von Annie Chancel alias Sheila. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Ihr, meine Freunde, euch werde ich nie vergessen. Aufgenommen vermutlich 1964. Sheila war damals etwa 18 Jahre alt. Danach gab es einen Hit von Michel Polnareff aus dem Jahr 1968, König der Ameisen, Roi des Fourmis. Der Song ist ein doppelbödiges Selbstporträt eines widersprüchlichen Charakters. In der ersten Strophe beschreibt er sich zum Beispiel als Misanthropen und höflichen Menschen, als tyrannisch und nett. Am Schluss der Frankreich-Trilogie sang Jacques Dutronc ein selbstironisches Porträt des Stars, der mal eben in einem Song, in einem Restaurant einen Song auf einer Serviette hinwirft, der einen dicken Wagen fährt und nicht zu Fuß gehen muss wie die anderen. Jacques Dutronc, 1966 mit Sur une nappe der Restaurant. Die erste Soundcheck-Stunde mit Vinyl-Schallplatten geht so langsam zu Ende. Gleich gibt's hier im Deutschlandfunk die 2 Uhr Nachrichten. Bis dahin aber noch einmal Stevie Wonder im Londoner Talk of the Town. Selbst spielt das rasante Klavinett bei der Nummer. Aus der Begleitband sei noch einmal auf den späteren Miles Davis-Bassisten Michael Henderson hingewiesen. Der Drummer war an diesem Abend anno 1970 Hal Mason.